Das Interview mit Ronny Weiland in 30 Minuten. Auf seinem Album Große Erfolge befindet sich auch Karel Gott's Fang das Licht. Er sang es gemeinsam mit Darinka in den 80er Jahren. Karel Gott mittlerweile schwer krank. Wünschen wir ihm alles Gute und dass wir auf einen Nachruf 2018 auf ihn verzichten können. Fang das Licht von einem Tag voll Sonnenschein. Halt es fest, schließ es in deinem Herzen ein. Heb es auf, und wenn du einmal traurig bist, dann vergiss nicht, dass irgendwo noch Sonne ist. Fang das Licht von einer Nacht voll Sternenschein. Halt es fest, schließ es in deine Träume ein. Fang das Licht, fang das Licht, halt es fest, halt es fest, für den Tag, an dem die Hoffnung dich verlässt. Und glaubst du, dass es für dich kein Wunder gibt, dann vergiss nicht, dass jemand da ist, der dich liebt. Fang das Licht von einem Tag voll Sonnenschein. Halt es fest, schließ es in deinem Herzen ein. Heb es auf, und wenn du einmal traurig bist, dann vergiss nicht, dass irgendwo noch Sonne ist. Fang das Licht, halt es fest. Glaubst du, dass es für dich kein Wunder gibt? Dann vergiss nicht, dass jemand da ist, der dich liebt. Und glaubst du, dass es für dich kein Wunder gibt? Dann vergiss nicht, dass jemand da ist, der dich liebt. Dann vergiss nicht, dass jemand da ist, der dich liebt. Ebenfalls demnächst im großen Radio Marabu Interview Gerd Christian. Ich reiß mir eine Liebe aus dem Herzen, sonst geh ich daran noch zugrund. Schaff ich nur mit ungeheuren Schmerzen, doch nachher hoff ich sehr, werd ich gesund. Sie sagt mir, dass ich alles schön ertragen muss, in welcher Stimmung sie auch sei. Mal kommt von ihren Lippen Gift und mal ein Kuss, an meine Stimmung denkt sie nicht dabei. Ich reiß mir eine Liebe aus dem Herzen, sonst geh ich daran noch zugrund. Das schaff ich nur mit ungeheuren Schmerzen, doch nachher hoff ich sehr, werd ich gesund. Sie zeigt mir, wie man einen kühlen Kopf behält, wenn wenig Zeit für die Liebe ist. Doch vorher hat sie stundenlang von nichts erzählt, und das ganz ohne Absicht, ohne List. Ich reiß mir eine Liebe aus dem Herzen, sonst geh ich daran noch zugrund. das schaff ich nur mit ungeheuren Schmerzen. Doch nachher hoff ich sehr, werd ich gesund. Sie denkt, dass sie mich damit langsam weich macht, dass sie mich besser kneten kann. Ich dachte mal, dass sie mein Leben reich macht, doch heute bin ich ziemlich herrlich dran. Ich reiß mir eine Liebe aus dem Herzen, sonst geh ich daran noch zugrund. Das schaff ich nur mit ungeheuren Schmerzen. Doch nachher hoff ich sehr, werd ich gesund. Ja, hallo, hier ist der Gerd Christian und ihr habt wieder einen schönen Oli von mir gehört, wie ich denke. Und ich grüße alle, den Marcel und natürlich alle seine Hörer bei Radio Marabu. Tja, und hier der Bruder Holger Biege. Land. Sich selber kennenlernen ist ein weites Feld. Und wer hat sein Feld schon gut bestellt? Yeah, yeah, yeah. Kann schon sein, ich seh mich morgen ganz anders, als ich mich noch heute Abend sah. Kann schon sein, wen soll man fragen? Denn nichts ist einem wie die eigene Haut so nah. Selber kennenlernen ist ein weites Feld. Und wer hat sein Feld schon gut bestellt? Yeah, yeah, yeah. Nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. Just the ground. world as long as we keep spinning. Marabou Alternative Music. forget those first winter mornings as you stepped out into the ineffable nation of a new life. Each day was like a fresh descent from the deck, and each day you asked yourself, what have I done? How well I speak and walk and work, who I am, who I am perceived to be, could truly make or break me, become my undoing or my reason to go on. Even generations after you have learned to ignore those who question your citizenship, identity, or faith. That the hateful language you hear does not represent the true spirit of home. That when someone is cruel or acts like a bully, you don't stoop to their level. Instead, you try to find dignity and power in the lessons they have never had to retain. Because when they go low, we go high. I'm gazing out my sunny window and I see a sea of slaves. besondere Radio Marabu-Minuten in einem besonderen Special. Ronny Weiland ist unser Gast. Karel Gott und Darinka, Gerd Christian, der Bruder Holger Biege, Tom York von Radiohead Solo, Soap and Skin aus Österreich, Project Blackbird und Ockerville River waren das. Bitte haben Sie noch etwas Geduld. Wir melden uns in Kürze. Radio Marabu. Nordnitter für Radio Marabu. Der Berlin-Report. Oder auch, warum ich diese Stadt nicht mehr mag. Berlin-Mitte, illegales Autorennen. Fahrer brettert über Tramgleise. In Mitte hat es ein illegales Rennen gegeben. Ein Fahrer stoppte erst nach den Tramgleisen. Die Polizei beschlagnahmte sein Auto. Berlin, 21-Jährigen erstochen. Tödlicher Späti-Überfall. Mittäter und Helferinnen verurteilt. Lord Little's Magic Music Box. Produziert für Radio Marabu. RadioMarabu.de. Termine Jürgen Walter 2018 am 16. September in Spät mit Gisela Steineckert. Ebenfalls mit ihr am 20. Oktober in Zielitz in der Bibliothek. Ein Einzelkonzert in der Grünen Zitadelle Magdeburg am 18. November und am 25. November gemeinsam mit Gisela Steineckert in Klausdorf vor Pommernhus. Am 16. Dezember zum 34. Mal ohne Unterbrechung das Wabe-Konzert in Berlin in der Danziger Straße 105. Komm, gib mir die Hand. Geh mit auf das Seil. Clown sein, wer möchte nicht manchmal ein Clown sein, dem selbst die Kinder vertrauen. Hallo Mario, ich bin auch auf Kurzwelle 6150 und Jürgen Walter für mich auch. Jürgen Walter für mich. Ab die Post und dann Neues über Hans gemacht. Interviews sind bei uns redaktionell selbst erstellt und selbst geführt. Handgemacht. Marabu on Demand. Täglich zum Hören und Laden auf www.radiomarabu.de. Montag ist die Zeit für neue Musik in Gitarre X. Auch Altes und Neues aus Deutschlands Osten steht auf dem wöchentlichen Programm Berlin Berlin mit Gunthard Hellwig. Marabu on Demand. Radio Marabu. Musikkompetenz seit 1984. Du hast auf Radio Marabu und an meiner Seite Ronny Weiland. Hallo. Ja, ein herzliches Willkommen. Man kennt dich von russischer Musik, damit bist du unterwegs. Jetzt gibt's aber mal ein anderes Album und da singst du große Erfolge. Da frage ich gleich mal, was kannst du zur aktuellen Platte erzählen? Ja, es war mir wichtig, mal Titel in auf eine CD zu bringen, die ich schon lange im Live-Programm selber auch spiele. Außerhalb von den russischen Weisen und russischen Programmen habe ich natürlich noch viele andere Titel und es war mir wichtig, die irgendwann auch mal auf eine CD zu bringen und das ist mir jetzt gelungen. Unter anderem auch noch viele andere Titel, die ich bisher nicht gemacht habe und deshalb die großen Erfolge. Wie ist das Ganze entstanden, produziert? Wo hast du das aufgenommen? Produziert ist das bei Sinfonia Sound Atelier in Gunningen, das ist bei Stuttgart unten und ich habe da meinen Produzenten, mit dem ich schon längere Zeit zusammenarbeite, der hat auch für mich das Album Russisches Gold damals produziert und ja, wir sind da ein gutes, starkes Team und ich denke, das kann sich hören und sehen lassen. Zu deiner langen Laufbahn kommen wir gleich. Ich mache jetzt nochmal so einen ganz kleinen Switch. Du hast angefangen mit Flöte. Das ist richtig. Ich war viele, viele Jahre im Spielmannszug. Ich war als Kind, habe ich mit 8 Jahren im Spielmannszug angefangen und hatte das eigentlich auch bis zu meiner Gesangskarriere dann fortgeführt. Aber jetzt habe ich dafür leider keine Zeit mehr, aber ich erinnere mich gerne an die Zeit zurück. Gelernt hast du Steinmetz und dann ziemlich spät angefangen zu singen, aber richtig studiert auch. Genau, also eigentlich bin ich Steinmetz und Steinbildhauermeister. Ich habe die Meisterprüfung abgelegt und wollte eigentlich auch einen Meisterbetrieb übernehmen. Aber dann kam das mit dem Gesang und ich musste mich entscheiden und ich habe gesagt, meine gut, ich kann immer noch, wenn es mit der Singerei nicht klappt, wieder in meinen Beruf zurück und deswegen habe ich mich erstmal für den Gesang entschieden, habe es bisher nicht bereut und ich war dann noch, mit 29 fing das an, alles aus Spaß zu einer Geburtstagsfeier und bin dann an der Musikschule nach Weimar und habe mich dann noch ausbilden lassen, Atemtechnik und Gesang natürlich. Wir sind ja beide aus Thüringen, das können wir hier mal dazu sagen, darum passt das auch schön, dass wir hier zusammen sprechen und Thüringen ist ja ein Land mit einer zurückgehenden Bevölkerung, also wenn dann in 20, 30 Jahren, kann man ja auf jeden Fall Grabsteine machen. Ja, auf jeden Fall, genau. Dann gehen wir mal zu der CD, da sind viele Lieder drauf, die spielen wir auch auf Radio Marabu, zum Beispiel in den Originalfassungen, Lili Marleen spielen wir zum Beispiel hin und wieder mal, Lachenden Vagabund, hahaha, Merci Cherie oder auch Butterfly von Daniel Gérard, Die kleine Kneipe, also da kennt man einiges vom Radio Marabu Programm, es gibt jetzt so eine Art Single, das ist auch das erste Lied von dem Album, das spielen wir jetzt, erzähl mal. Ja, ich würde sagen, wir spielen als erstes mal La Pastorella. Frühlingstag, es grünte schon wie neu, war die Welt. Der Winter hat ein Abschiedslied beim Wind bestellt. Die Schäferin vom Walgardener zog allein hinauf in das Land. Dort, wo sie einen Sommer lang die Ruhe fand, La Pastorella ist so jung und schön. Allein auf Bergeshöhe. Die Liebe ist kein Spiel der Ewigkeit. Drum schenk ihr jeden Tag von deiner Zeit. La Pastorella. Eines Tages auch Ronny Weiland, er singt große Erfolge, das ist die aktuelle CD und wir haben uns heute ein bisschen in den Schlagerverfahren hier auf Radio Marabu, aber es sind wunderbare Klassiker und die Schlager der 50er, 60er, 70er Jahre sind natürlich so die goldenen Schlager. Jetzt frage ich dich aber natürlich was, wir sind, ich glaube, so ganz in der Nähe vom Jahrgang. Was war eigentlich so die Musik, die du in deiner Jugend gehört hast, vielleicht die erste gekaufte Platte? Ja, ich muss sagen, ich war da musikalisch schon immer ein bisschen anders als meine Kollegen oder meine Freunde. Ich habe zum Beispiel die Panflöten-CDs von Edward Simoni en masse. Ich habe André Rieu-CDs und das waren so die Musik, die ich geliebt habe, dadurch, dass mein Vater auch selbst Berufsmusiker war und er war im volkstümlichen Sektor tätig und ja, da hat das wahrscheinlich ein bisschen abgefärbt und das sind auch viele Titel, die ich jetzt aufgenommen habe, die ich selber schon über viele, viele Jahre kenne. Als Thüringer muss ich natürlich nach Herbert Roth fragen. Rennsteiglied, ja, das ist ein Titel zum Beispiel, den ich aktuell immer mit in einen Medley bei Immer wieder sonntags unterwegs auf Tournee mit singen darf und ja, natürlich, der Klassiker. Auftritte gibt es bei dir regelmäßig, die findet man natürlich auch auf deiner Webseite, da spielst du das volle Programm. Was können die Leute da von dir erwarten? Zurzeit bin ich mit dem Soloprogramm mit den russischen Weisen unterwegs. Es nennt sich Erinnerungen an Ivan Reprov. Da gibt es natürlich von den Abendglocken bis zu Katjuscha und der Gesang der Wolkerschlepper alle Klassiker, die man kennt, aber auch Titel, die man vielleicht nicht erwartet. Russische Puppen, diese hat Ivan Reprov zum Beispiel nicht gesungen oder Am Kai vor der Grimm, ein Dschungeltitel. Also querbeet, ein großes Unterhaltungsprogramm. Bei mir wird Balalaika gespielt und bei mir sind auch mal die Pferdchen los. Wenn es dann losgeht mit den russischen Pferden, werden bei die Reise nach St. Petersburg. Also ja, Unterhaltungsprogramm pur. Wir werden gleich mal über das Russische sprechen. Zuvor spielen wir aber einen weiteren Titel von der aktuellen CD, Singt große Erfolge. Das ist ein Namensvetter, den du jetzt gecovert hast. Genau so sieht's aus. Ich habe von Ronny aufgenommen, die kleine Annabelle. Den hören wir, es ist doch ein zweites von Ronny drauf. Das ist ein Lied, was mir immer ganz gut gefallen hat als Kind. Oh my darling. Genau, da, bei Ronny hieß der Titel Oh my darling. Bei mir heißt der Titel Eine Liebe ohne Ende. Wir haben den neu produziert mit neuem Text, haben den gecovert sozusagen und ich hoffe, den Leuten gefällt's. Aber doch sehr interessante Sendung, wie ich meine. Das war kleine Annabelle und ich habe Ronny Weiland jetzt mal überredet, den Ronny hier ganz kurz live zu geben mit dem anderen Titel, Oh My Darling. Eine Liebe ohne Ende, jeden Tag und jede Nacht und den Glauben an die Sterne, den hast du mir beigebracht und so weiter. und so weiter. Ronny Weiland zu Gast auf Radio Marabu. Genießt die Sendung. Viel bist du unterwegs mit russischer Musik und ich habe am Anfang der Sendung auch ein russisches Lied gespielt von deinem Repertoire. Da muss ich natürlich fragen, was bedeutet dir Russland? Ja, Russland ist für mich immer ein bisschen wie ein Märchen. Ich bin ja damals mit den russischen Märchen, die waren ja bei uns ganz aktuell, bin ich damit aufgewachsen und die russische Musik, sie hat so eine Bandbreite von Fröhlichkeit, aber auch von Schwermütigkeit und für mich war es immer faszinierend, die Kosakenchöre zu hören und bin dann immer in den Traum eingestiegen, die große weite Wolga, Schnee und ein kleines Dorf und diese Gastfreundschaft bei den Leuten, die ja meist doch nicht allzu viel haben, aber wenn man dort zu Gast ist, da wird aufgetafelt und also diese ganz große Menschlichkeit und die Musik spiegelt das in gewisser Weise wider und natürlich das Zurückversetzen, in sich zurückversetzen in die Märchen, das ist für mich das große Thema Russland. Hast du als Kind Kontakte gehabt zu Russen? Also es war ja in der Nähe, du kommst aus Apolda, in der Nähe war ja Nora, da hatte ich zum Beispiel eine Patenklasse, war auch in der deutsch-sowjetischen Freundschaft und hab dort Disco gemacht, haben wir allerdings Modern Talking gespielt. Bei uns war es so, bei uns war es, das nannte sich Russenplatz damals, das war der Mutterbeerplatz und direkt daneben war eine russische Kaserne und ich kann mich noch daran erinnern, als wir mit den Fahrrädern unterwegs gewesen sind und da hatten die Soldaten so eine Übung in der Nähe und wir sind dort einfach mal mit lang gefahren und waren natürlich neugierig und die hatten dort ihre Gulaschkanone aufgebaut und da gab es Abzeichen, da haben wir russische Abzeichen bekommen von den Soldaten und durften dort in der Gulaschkanone die Nudeln mit essen und so. Das war so eine gewisse Geschichte, an die ich mich gerne wieder zurückerinnere. Das hatte was ganz, ganz Besonderes und bei meiner Oma in Jena waren auch russische Soldaten stationiert. Da erinnere ich mich noch dran, dass die dann, wenn die mit ihren Panzern über die Kopfsteinpflasterstraßen gefahren sind und das ganze Pflaster rausgerissen hatten, da man stand am Straßenrand und natürlich gestaunt, die großen Rußwolken und die Soldaten. Das war natürlich für einen als Kind ganz was Besonderes und ja, das sind so Erinnerungen, die man behalten hat. Ich erinnere mich, wenn man hinter diesen russischen LKWs hinterhergefahren ist, die hatten so diesen völlig anderen Benzingeruch. Genau, so sieht's aus. Also diesen Geruch hat man auch bei den Panzern damals natürlich gehabt und die großen schwarzen Wolken. Ja, man erinnert sich und es war auch eine schöne Zeit. Tief auf Lunge, dieser Geruch. Essen, trinken, russisches. Magst du russisches Bier? Was für russisches Essen magst du? Pelmeni? Genau, Pelmeni gibt es bei mir wirklich auch zu Hause ab und zu, weil ich die wirklich sehr, sehr gerne esse. Bier nicht, weil ich singe zwar vom Wodka und vom Alkohol, aber selber trinke ich keinen, seit ich 15 Jahre bin. Ich hatte damals so ein negatives Erlebnis gehabt, dass ich mir gesagt habe, nie wieder. Und das behalte ich auch bei. Aber sonst, wie gesagt, die russischen Speisen. Ich bin natürlich zu vielen russischen Feiern schon gewesen und da wurde aufgetafelt rote Beete und so ist natürlich auch so eine Sache, die man gern dort isst und natürlich Fisch und getrockneter Fisch in allen Varianten und was es da alles so für feine Sachen gibt. Das Einzige, wo ich dann immer ablehne, ist der Wodka. Warst du schon mal selbst drüben? Ich war in St. Petersburg gewesen, es war eine Kreuzfahrt und hatte die große Freude, dort als Künstler gebucht gewesen zu sein und durfte mir St. Petersburg anschauen und war natürlich ein großes Erlebnis. Ich war vor der Wende mal in Minsk, das ist ja nun Weißrussland und ich weiß, da waren wir in der Kaufhalle drin, wir haben in so einem Wohnbaugebiet gewohnt und wenn du reingekommen bist in die Kaufhalle, hat es tatsächlich nach Fisch gestunken, da waren erstmal zwei oder drei Reihen mit diesem Dorffisch. Ja genau, also ich hatte natürlich dort, wie gesagt, mir größtenteils erstmal die Sehenswürdigkeiten angeschaut, das ist ja eine wunderbare Stadt, aber auch alles so groß, also diese großen Prospekte, wenn man da langläuft und diese Denkmäler und ja, das ist schon Wahnsinn, also viel Gold und natürlich gibt es auch schlechtere Ecken, aber als Tourist sieht man natürlich erstmal nur das Schöne und sucht sich mit sich zumindest die schönen Ecken raus, war schon ein besonderes Erlebnis. Minsk war auch wunderschön, wir spielen jetzt noch einen wunderschönen Titel aus deiner CD. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir machen jetzt Rot sind die Rosen. Wenn die Abendsonne langsam untergeht und der erste Stern noch blass am Himmel steht, dann komm ich heim zu dir, mein Schatz, bei dir, da ist der schönste Platz. Ich nehm dich in den Arm und sag zu dir: Rot, rot, rot, rot sind die Rosen. Rosen geschenkt aus meinem Herzen. Ich bring sie gerne heim zu dir und ich sag danke dir dafür, bist ja so lieb. zu mir. Rot, rot, rot, rot sind die Rosen. Rosen so schön wie unsere Liebe. Und wenn du dann mal Tränen lachst und mich dann so, so glücklich machst, ja, dann lacht auch mein Herz. Und der Mond drückt wieder beide Augen zu. Und du magst es gern, was ich jetzt mit dir tue. Und dort im Fenster steht der Strauß, ein Rosenduft im ganzen Haus. Mein Schatz, so halt ich's lebenslänglich aus. Rot, rot, rot, rot sind die Rosen. Rosen geschenkt aus meinem Herzen. Ich bring sie gerne heim zu dir und ich sag danke dir dafür, bist ja so lieb zu mir. Rot, rot, rot, rot sind die Rosen. Rosen so schön wie unsere Liebe. Und wenn du dann mal Tränen lachst und mich dann so, so glücklich machst, ja, dann lacht auch mein Herz. Rot, rot, rot, rot sind die Rosen. Rosen geschenkt aus meinem Herzen. Ich bring sie gerne heim zu dir und ich sag danke dir dafür, bist ja so lieb zu mir. Rot, rot, rot, rot sind die Rosen. Rosen so schön wie unsere Liebe. Und wenn du dann mal Tränen lachst und mich dann so, so glücklich machst, ja, dann lacht auf mein Herz. Farbe Rot, da denke ich natürlich so ein bisschen ganz spontan an die große Oktoberrevolution, die hatte ja ihren 100. jetzt. Was ich mir 1989, 90 nicht habe vorstellen können, wenn wir alle kapitalistisch sind, dass wir irgendwann Russland wieder ein bisschen als Feind ansehen. Wie empfindest du das? Ja, als Feind, ich sehe es für mich persönlich gar nicht als Feind. Für mich natürlich auch nicht. wir haben, wie gesagt, das Jahr 2018 und die Weltpolitik. Ich mache mir natürlich da auch immer ein bisschen meine Gedanken drum und ich frage mich immer wieder, mit so viel Intelligenz, die Menschen ja besitzen und in dieser Zeit, in der wir leben, mit so viel Möglichkeiten und auch technischen Möglichkeiten, dass man dann überhaupt noch über solche Situationen nachdenken muss. Also das hätte ich auch nie gedacht, weil ich dachte, irgendwann mal werden die Menschen schlau und man nimmt nur die Vorteile von den Qualifikationen und von den technischen Möglichkeiten, die man hat. Und es ist für mich immer wieder eine Frage, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, irgendwann muss doch der Mensch so schlau sein, muss sagen, pass auf, wir haben nur diese eine Welt und wir sollten einfach alle in Frieden und in Ruhe zusammenleben. Aber ich glaube, das scheint wahrscheinlich ein Wunschdenken zu sein und ja, ich selber kann es nicht ändern. Wir können immer nur alle hoffen und beten, dass es da nicht irgendwie mal zwei, drei Leute gibt, die dann irgendwann mal durchdrehen und da vielleicht doch mal den falschen Knopf drücken. Also da bete ich immer wieder dazu. Das ist vielleicht eine gute Idee. Wir beten jetzt während des nächsten Titels. Wähle noch einen aus. Ich würde vorschlagen, Heimat, deine Sterne. Heimat deine Sterne, sie strahlen mir auch am fernen Ort. Was sie sagen, deute ich ja so gerne als der Liebe zärtliches Losungswort. Schöne Abendstunde, der Himmel ist wie ein Diamant. Tausend Sterne stehen in weiter Runde von der Liebsten freundlich mir zugesandt. In der Ferne träum ich vom Heimatland. Sterne, Ronny Weiland zu Gast auf Radio Marabu. Wir haben gerade schon ein bisschen über die moderne Technik gesprochen, die uns ja eigentlich Frieden und Freude ermöglichen könnte. Das führt mich jetzt zu einem weiterführenden Gedanken. Du bist auf jeden Fall aktiv bei Facebook, machst auch sehr, sehr viele lustige Fotos mit viel Humor. Wie hast du den Kontakt zu deinen Fans? Ja, einmal sogar, also wie gesagt, über Facebook normal, aber auch, ich habe einen Fanclub selbst und der ist wirklich sehr, sehr aktiv. Sie reisen mir zu vielen Veranstaltungen mit hinterher und es ist inzwischen schon eine richtige Familie geworden. Ich habe da selber gestaunt, wie Leute aus anderen Städten sich da durch mich halt und durch die Musik da zusammengefunden haben und es sind richtige Freundschaften entstanden, auch untereinander, unabhängig jetzt von mir. Da wird sich besucht und da wird gefachsimpelt, natürlich klar, zu den Konzerten von mir. Und ja, das ist wirklich erstaunlich, was da für eine Gemeinde gewachsen ist. Und einmal im Jahr mache ich so ein Fanclub-Treffen bei mir in der Nähe in Zottelstedt. Und da kommen natürlich viele, viele Fans zusammen. Auch Fans, die es nicht mehr schaffen, zu den Veranstaltungen mitzureisen. Das sind natürlich viele ältere Leute, die dann mal sich nicht einfach so 5-6 Stunden mit in den Bus setzen und zu den Konzerten reisen, was natürlich viele Fans machen. Aber da gibt es halt auch welche, die das nicht mehr können. Und dann nutzen die natürlich immer die Gelegenheit, mich da auch nochmal live zu erleben. Denn wenn du da Fans dabei hast, die eine, die war knapp 100 gewesen, dann habe ich, welche sind weit über 80, die kommen dann natürlich gerne mal diesen Sprung in den Nachbarort und besuchen mich zu den Fantreffen. Da wollte ich dich gleich fragen, wie schätzt du so dein Publikum ein? Was hast du für ein Publikum? Viele Ältere natürlich auch, aber gibt es auch jüngere Leute, die sich für die Musik interessieren? Es gibt natürlich das reife Publikum und zwischendurch auch Jüngeres. Und ich habe natürlich ein Augenmerk auch noch, dieses Publikum zu verjüngern. Und da bin ich gerade dran mit der neuen Produktion, in der ich dann natürlich auch versuchen möchte, in den ganz normalen Radiostationen und überall stattzufinden. Also da wird wird es moderner und ich werde überraschen. Ich hoffe, dass ich mir die älteren Leute damit nicht verbrelle, aber ich denke mal, wenn sie die Titel hören, ich kenne sie schon und die Texte hören und ich denke mal, auch wenn es ein bisschen modernerer Sound ist, werden sie auch diese Musik lieben irgendwo, hoffe ich zumindest. Also Alternative ist auf jeden Fall auch ein Format für Ältere. Also das ist etwas, was wir teilen. Jetzt hoffe ich, dass ich dann keinen Schreck kriege bei der Verjüngung. Also du wirst dann aber nicht über die Bühne tanzen wie ein Derwisch. Nein, das auf keinen Fall. Es sind halt ein bisschen populärere Klänge drin, modernere Sounds, auch von Beat ein bisschen was anderes, dass man halt auch wirklich mal da zeitgemäß heute, auch was Fernsehen und so betrifft, sich da mal blicken lassen kann, weil heute, man weiß es ja selber, die Öffentlich-Rechtlichen mit Heimat deiner Sterne oder Oh mein Papa, da ist natürlich schwierig, irgendwie Fuß reinzubekommen. Deswegen muss man sich natürlich auch mal in dieser Richtung ein bisschen umschauen und machen. Du hast aber noch Fernsehauftritte. Du warst erst vor kurzem im MDR zu sehen. Ja, das ist ein Titel, der zum Beispiel von diesen ganz neuen Geschichten im Fernsehen jetzt gewesen ist, beim MDR. Und das gibt mir eigentlich recht, weil die Resonanz zum Beispiel bei Facebook, wo ich den Titel dann auch platziert habe, war so positiv. Die Resonanz, wo ich sage, es ist doch der richtige Weg, auch mal mit modernerer Musik den Weg zu versuchen und mit eigener Musik das zu probieren. Ich denke, es wird funktionieren und zumindest hoffe ich es. Ich bin gespannt und da wir ja um die Ecke wohnen, werden wir das dann auf jeden Fall auch auf Radio Marabu zu hören bekommen und vorstellen. Jetzt gibt es aber nochmal einen richtigen Oldie, den haben wir neulich im Marabu Flashback gespielt, da ging es nämlich um Clowns. Okay, also dann spielen wir jetzt Oh mein Papa. Papa wie ein Pfeil sprang ihn auf die Seil, ella hopp, ella hopp, ella hopp. Er spreizte die Beine ganz weit auseinander, sprang hoch in die Luft und steht auf die Hand, ella hopp, ella hopp, ella hopp. Er lachte, haha, und er machte, haha, dann sachte, haha, und er rief, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp. Er ritt auf die Seil ganz hoch in die Luft, ella hopp, ella hopp, ella hopp. Das konnte er machen 12 Mal oder nie, er lachte dazu und fürchte sich nie. Ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp. Sechs Bälle hoch in die Luft, ella hopp, ella hopp, ella hopp. Er ließ sie tanzen im freiwilligen Licht und strahlte gelegentlich im ganzen Gesicht, ella hopp, ella hopp, ella hopp. Er lachte, haha, und er machte, haha, dann sachte, haha, und er rief, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp. Er rollte die Kugeln wie im Galopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp. Und alles dies machte er auf schwindliger Höhe. Papa war die Glue von die ganze Sparé. Ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp, ella hopp. Oh mein Papa. Der besondere Gast in den vergangenen 120 Minuten auf Radio Marabu, Ronny Weiland. Und wenn ihr Lust bekommen habt, besucht ein Konzert. Daten findet ihr im entsprechenden Beitrag auf www.radiomarabu.de oder auf Show Express Connor, da wird Ronny Weiland gemanagt. Wir managen uns auf www.radiomarabu.de. Schreibt uns Empfangsberichte, wenn ihr uns hört, auf Kurzwelle 6150. Radio Marabu, Postfach 1166 in 49187 Belm, Deutschland. Ich wiederhole, Radio Marabu, Postfach 1166 in 49187 Belm, Deutschland. Das geht mit Schreibmaschine, aber auch auf Büttenpapier oder natürlich auch online. info@radiomarabu.de, das ist unsere Webadresse. Und dann haben wir noch Facebook, da könnt ihr uns rund um die Uhr anschreiben. Und wann immer wir können, melden wir uns dann zurück. Das ist Radio Marabu, Europe's Alternative Music, über Europa 24 auf Kurzwelle 6150.